Zur Feier des erfolgreichen Verlaufs des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas veranstaltete die KP der Russischen Föderation am 30. Mai in Moskau ein gemeinsames Seminar der Parteien und der Organisationen Russlands und der GUS-Staaten. An der Stirnseite des Veranstaltungsplatzes waren die Sonnenporträts von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il angebracht. Die Vertreter der über 30 Parteien und Organisationen aus neun Ländern, wie der KP der Russischen Föderation, des Instituts für Orientalistik der Akademie der Wissenschaften Russlands, der Russischen Gesellschaft für Freundschaft und kulturelle Zusammenarbeit mit der DVRK und des Internationalen Verbandes der sowjetischen Offiziere sowie die Persönlichkeiten verschiedener Kreise nahmen am Seminar teil. Der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der DVRK in Russland und seine Mitarbeiter waren dazu eingeladen. Auf der Veranstaltung gab es eine Eröffnungsansprache und weitere Reden. Die Redner hoben hervor, Genosse Kim Jong-un sei ein herausragender Staatsführer, der die Partei allseitig verstärke und große Erfolge in der Entwicklung der Wirtschaft und bei der Verbesserung des Volkslebens erziele. Auf dem Seminar wurde ein Glückwunschschreiben an Kim Jong-un angenommen. Es wurde eine gemeinsame Erklärung zur Unterstützung des Beschlusses des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas veröffentlicht.